Transparenz für die Ohren. Willkommen zur 18. Bufo-Sprechstunde mit dem Stefan Seekorkörner hier im Dicken Engel. Hallo Stefan. Guten Abend, Dirk, guten Abend zusammen. Traditionell, wie war deine Woche? Unterhaltsam, witzig, spannend, mitunter nervig, also eine voll normale Piratenwoche. Aber ich erzähle mal ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, über die wir vielleicht auch noch diskutieren könnten. Am Samstag war in Frankfurt die Demo gegen das Abzapfen der Daten durch den Bundesnachrichtendienst bei Zenix und der Weitergabe an die NSA. Was ich richtig cool fand, war, dass ziemlich viele Piraten da waren, Fahnen dabei hatten. Also das sah nach einer richtig geilen Demo aus. Das hat Spaß gemacht. Es war der Hessische Rundfunk da, es war RTL da, jeweils mit Kamerateam, Journalisten. Also es hat mal wieder so eine richtige Demo gegeben. Die Reden waren, soweit ich sie mitbekommen habe, gut. Ich hatte allerdings das Problem, dass ich nicht sonderlich viel Zeit hatte, weil an diesem Wochenende gefühlt die Hälfte aller Landesvorstände beschlossen hatten, ausgerechnet da ihren Landesparteitag zu machen. Was zur Folge hatte, dass wir kurz nach meiner Rede schon wieder weitergefahren sind. Ich hatte Theresa und Marc dabei. Wir wollten ursprünglich weiter nach Görlitz, haben allerdings eine ganze Weile gebraucht, um durch das Verkehrsgewühl von Frankfurt überhaupt auf die Autobahn zu kommen. Und das Navi hat dann eben angezeigt, dass wir irgendwie um 19 Uhr oder so in Görlitz ankommen würden, was für einen Besuch bei einem Landesparteitag ziemlich sinnfrei ist. Deswegen haben wir beschlossen, die Route zu ändern und sind Richtung Gifhorn, also zum Landesparteitag Niedersachsen gefahren. Wir sind dort zumindest noch zum Zeitpunkt aufgeschlagen, als noch Leute da waren, als der Parteitag also noch getagt hat, konnten dem neu gewählten Vorstand gratulieren, konnten ein bisschen plaudern. Ich habe ein paar Sätze gesagt, um den Leuten zu zeigen, dass ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass wir wichtig sind und eine Zukunft haben. Und wir sind dann später weitergefahren nach Görlitz, also zumindest Richtung Görlitz. Wir haben in Leipzig übernachtet und sind dann am nächsten Vormittag eben in Görlitz angekommen. Und da hat sich etwas begeben, das mich nachhaltig irritiert hat. Und zwar waren wir dort noch nicht lange da. Dann hat der neu gewählte Landesvorsitzende gefragt, ob wir eben Zeit hätten für ein kleines Gespräch. Der neu gewählte Landesvorstand und Marc und mich, dem haben wir zugestimmt. Wir sind rausgegangen, haben uns draußen auf ein paar Stühle gesetzt und ein ziemlich cooles Gespräch geführt. Das hat, glaube ich, beiden Seiten geholfen, um so die jeweils andere Positionen doch wesentlich besser einschätzen zu können. Und es hat halt vielleicht so eine halbe Stunde oder so gedauert. Und als wir dann wieder reingekommen sind, habe ich gehört, dass es das Gerücht gibt, dass ich den Landesvorstand zum Diktat zum Diktat gerufen hätte, um denen mal meine Meinung zu sagen. Und das trifft es halt so leider so absolut gar nicht. Und das war aber das, wo ich lange drüber nachgedacht habe. Es gibt offensichtlich die Tendenz, dass Dinge interpretiert und dann so lange im Kreis diskutiert und verstärkt werden, bis es schwierig wird, da noch ein neutrales Bild zu bekommen. Ich habe, als ich es mitbekommen habe, dann Michmo, also den neu gewählten Landesvorsitzenden von Sachsen, gebeten, das kurz klarzustellen, einfach weil es sinnfrei ist, da einen schlechten Eindruck zu hinterlassen oder ein schlechtes Bild abzugeben, das nicht notwendig ist. Und das hat er auch gemacht und ich glaube, das hat an der Stelle geholfen. Insgesamt muss ich sagen, hatte ich in Sachsen den Eindruck, dass die anwesenden Piraten es durchaus honoriert haben, dass wir da waren. Wir haben dann so eine kleine 10-minütige Blowball-Runde gemacht, wo wir uns den Fragen und den Anregungen gestellt haben. Das lief sehr konstruktiv ab. Also aus meiner Sicht hat es sich gelohnt. Ich habe nachher auch nicht irgendwie gelesen, dass jemand geschrieben hat, dass es blöd war, dass wir da waren. Also es war wohl schon okay. Für mich hat das Wochenende wieder mal gezeigt, dass es gut ist, zu den Parteitagen hinzufahren. Es gibt beiden oder allen Beteiligten die Möglichkeiten, Fragen zu klären, Missverständnisse auszuräumen, Positionen zu verdeutlichen. Also es ist durchaus sinnvoll, mit den Leuten in Real Life zu reden. Und wenn es dann bedeutet, dass ich irgendwie 1700 Kilometer am Wochenende fahren muss, dann ist es so, dann ist es okay, dann mache ich das. Das ist die ganze Sache für mich wert. Was ich ein bisschen schade fand, und damit komme ich zum Ende meines Vortrags, war, dass es mir nicht möglich war, alle LPTs zu besuchen. Also ich wäre gerne auch noch beispielsweise in Rheinland-Pfalz vorbeigekommen, um Hallo zu sagen. Aber das war schlicht und ergreifend einfach nicht mehr drin. Okay, also das war so meine Eindrücke oder waren meine Eindrücke vom letzten Wochenende. Ich habe gesehen, im Patch steht noch nicht so sonderlich viel. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen darauf angewiesen, dass auch tatsächlich Menschen ans Mikrofon stürmen, Fragen stellen, weil wir sonst nämlich um 21:10 Uhr heute schon fertig wären. Und ja, das wollen wir alle nicht. Sag mal, führst du eigentlich Buch über die Kilometerleistung seit Halle? Nein, also ich habe, ja, kann ich dir gleich sagen. Also ja. Weil, also, vielleicht schaffst du es ja einmal um die Welt irgendwie im Laufe eines Jahres oder so. Also wir haben 18, wir sind jetzt 18 Wochen ins neue WUFO-Jahr hinein. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob da über 20.000 schon steht. Hallo Michael übrigens. Michael Ebner auf dem Podium. Ja, hallo miteinander. So, während der Stefan sucht, wie steht's denn um den Beo? Michael, magst du uns was erzählen zum Beo? Ich hoffe, dass ich besser verstanden werde, als dass ich sehe. Ich sitze hier in Frankfurt in einem Hotel irgendwo im Hinterhaus und die Verbindung ist nicht die beste. Versteht man halbwegs, was ich sage? Super. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Also, wie steht es um den Bio? Also nach wie vor haben wir das Antragsportal offen. Nach wie vor können Anträge eingereicht werden. Es sind noch nicht besonders viele. Nach wie vor können Anträge unterstützt werden im Bioportal, um die übers Quorum zu heben. Und da sieht es insgesamt noch ein wenig mau aus. Ich meine, von uns in der Organisation her sind wir über ein bisschen Leerlauf gar nicht unglücklich. Einerseits, weil wir auch andere Projekte haben, andererseits, weil sich Dinge hinziehen. Wir haben jetzt endlich, das ist letzte Woche reingekommen, die Unterlagen fürs Postident-Verfahren, also diesen Rahmenvertrag, aber dann fehlt noch irgendwie, ach Hermi, wüsst jetzt, wie das Teil heißt, was da noch fehlt. Also theoretisch könnten wir jetzt starten, praktisch fehlt doch noch irgendwas. Diese ganzen Dinge gestalten sich leider unerwartet zäh. Auch mit meiner Wahlschablone in Brailleschrift bin ich nicht so richtig weitergekommen. Das übernimmt jetzt gerade jemand aus dem Bio-Team. Mal schauen, ob der da ein glücklicheres Händchen hat als ich. Und von daher zieht sich's noch ein bisschen hin, auch in der Organisation. Aber solange wir noch keinen Antrag haben, der über das Quorum ist, und wegen einem einzelnen Antrag werden wir sicher auch keine Briefabstimmung ansetzen, haben wir dort ohnehin noch nicht die ganz große Eile. Ich verstehe das als Aufruf an alle, dass man sich die Anträge, die dort stehen, anschaut und das unterstützt, was man unterstützen möchte, um ein paar mehr Anträge im Rahmen einer kritischen Masse für die erste Bio-Runde zusammenzukriegen. Setzt mal den Michael richtig unter Druck, 20 Anträge oder so. Also Der freut sich wahrscheinlich. nicht nur Anträge unterstützen, sondern auch kritisch durchlesen. Und wenn man meint, man könnte das besser formulieren, dann durchaus mal einen Alternativantrag dazu einstellen. Wir wollen ja nicht möglichst viel beschließen, sondern wir möchten möglichst Gutes beschließen. Und von daher stürzt euch durchaus in die Programmarbeit. Super, gute Nachrichten. Stefan, wie steht's mit den Kilometern? Jo. Es sind etwas mehr als 18.000 Kilometer bislang, wobei knapp 2.000 zwar für die Piraten waren, aber nicht in meiner Auflistung drin sind, weil sie von den einladenden Organisationen getragen wurden als Reisekosten. Aber es sind 18.000 Kilometer. Sprich, wir haben ungefähr einen Wochendurchschnitt von 1.000 Kilometer. Das heißt, wir können etwa abschätzen, wo wir hinkommen. Gute Güte. Pass auf, dass du nicht am Fahrersitz festwächst. So, was haben wir denn? 10 Stunden Autofahrt in der Woche und was haben wir noch? Themenbeauftragte steht hier. Es gibt ein paar Gerüchte, genau. Der Bundesvorstand nimmt zu aktuellen Gerüchten Stellung. Das finde ich gut. Themenbeauftragte könnte man ja zum Beispiel in blablub politischer Sprecher umbenennen, weil das ja vielleicht von dem einen oder anderen da draußen besser verstanden wird. Also, sonst hat ja außer den Piraten versteht ja keiner, was Themenbeauftragte sind. Und da geht wohl das Gerücht, dass das passieren soll, wenn es zu dem Thema ein passendes Ministerium gibt. Ist da was dran? Das ist ein sehr cooles Gerücht. Also nicht, weil ich es schon kennen würde, sondern weil mir die Idee gefällt. Ich höre es das erste Mal, aber auf den ersten Blick klingt es sehr verlockend, weil es tatsächlich so ist, dass die außerpiratige Welt mit themenpolitischen Sprechern wahrscheinlich mehr anfangen können. Also ja, ich finde die Idee gut. Mal gucken, was der Rest des Bundesvorstands dazu sagt und mal gucken, wo das Gerücht herkommt. Okay, das zweite Gerücht. Der Bundesverband möchte die Länder an den Kosten der IT beteiligen. Da war's dran. Das Gerücht höre ich jetzt das zweite Mal, und weiß allerdings auch nicht, wo das herkommt. Weiß allerdings, dass irgendjemand im Vorstand gesagt hat, dass das erstmal nicht sonderlich vernünftig erscheint. Aber also nein, ich kann nicht wirklich dazu was Belastbares sagen. Macht keinen Scheiß, sonst kriegen wir ja das mal noch berechnet oder sowas. Ja, das war Und in Überlegung, weil wie willst du das dann am Ende machen? Willst du einzelne Mailinglisten in Rechnung stellen? Willst dann Mumble-Dienste, die beispielsweise NRW hostet, dann dagegen verrechnen? Machen wir das dann über uns und kriegen dann am Schluss eine kompliziertere Buchhaltung als manche Konzerne hin? Also mir erscheint es auf den ersten Blick nicht logisch, aber okay, wie gesagt, ich habe mich noch nicht wirklich intensiv damit beschäftigt, außer dass ich es jetzt das zweite Mal höre. Stefan, die Idee mit Mailinglisten zu besteuern seitens des Bundesverbandes halte ich für eine hervorragende Idee. Ein Antrag bildet sich sozusagen in meinem Kopf. Aber wir haben auch noch noch eine einfache Frage. Kommst du zur Landesmitgliederversammlung Berlin am 14. Februar? Nee, 14.2. Keine Ahnung, wann die ist. Nächstes Wochenende. Wir haben, also übernächstes Wochenende. Nächstes Wochenende ist ja die Marina Kassel. Und am Wochenende danach findet sowohl die Landesmitgliederversammlung in Berlin als auch unser Teamwochenende für den Bundesvorstand statt. Und nachdem wir gesehen haben, dass die LMVB zum gleichen Zeitpunkt stattfindet, haben wir die Location von oder die Planung geändert und sind eben jetzt in Potsdam statt in Hamburg. Und ich gehe davon aus, dass zumindest ein Teil von uns einen Besuch bei den Berliner Piraten zu ihrer Mitgliederversammlung machen wird. Die genaue Planung ist allerdings da noch nicht abgeschlossen. Ich weiß aber, dass wir uns darüber unterhalten haben und genau aus dem Grund eben die Location gewechselt haben. Sie können also mal vorsichtig mit uns rechnen. super, irgendjemand plant schon, Girlanden aufzuhängen. Prima. Es geht das Gerücht um, dass irgendjemand in der Partei Gerüchte über den Bundesverband. Okay, lassen wir das. Und da gibt es ein politisches Thema. Aber der Eddie, der ist da und der kann deswegen auch ans Mikrofon kommen. Ja, guten Abend, aber ich habe ziemlich Grippe. Also es lief heute schon öfters in den Nachrichten letzte Zeit, dass die Systemgastronomie darunter fällt. Einfach, das ist Starbucks, das ist McDonald's und Burger King. Die haben dann gedroht, mit Einführung des Mindestlohns würden sie ihren Angestellten ihre Sondervergütungen streichen. Darunter fällt auch zum Beispiel das Weihnachtsgeld, ne? Und in der Presse wurde dann auch verlautet, dass dann die Angestellten weniger hätten, als wie sie jetzt verdienen würden. Und meine Frage ist an Sekor, kann man so an für sich wie sagt man jetzt, einfach so eine Erpressung von diesen Unternehmen als politische Partei überhaupt hinnehmen? Oder auch, damit wird ja an für sich der Mindestlohn von diesen, also der neue Mindestlohn einfach unterlaufen. Was kann man da als politische Partei unternehmen, um so Druck aufzubauen, dass das nicht passiert? Okay, ich glaube, das ist grundsätzlich, oder lass mich nochmal von vorne anfangen. Ich halte den Mindestlohn nach wie vor für sehr, sehr sinnvolles Instrument, weil es eben eine ganze Reihe von Unternehmen gibt, die da deutlich drunter bezahlt haben. Natürlich ist es klar, dass einzelne Firmen im Zuge dieser Einführung des Mindestlohns dann hergehen und den Unternehmen, den Mitarbeitern andere Vergünstigungen streichen, um ihre Personalkosten möglichst gering zu halten. Als Unternehmen ist es durchaus ja sinnvoll, die Personalkosten eben nicht, wie soll ich sagen, also darauf zu achten, dass die Personalkosten nicht aus dem Ruder laufen, weil das für viele Unternehmen halt schon ein großer Posten ist und jeder Euro mehr, den man pro Stunde bezahlt, halt dann doch ziemlich deutlich zu Buche schlägt. Demzufolge kann ich die Entscheidung der Unternehmen nachvollziehen. Natürlich sieht es blöd aus und ist unfair den Beschäftigten gegenüber. Ich denke aber ein Stück weit sind da die Gewerkschaften gefordert. Das ist deren ureigenste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten da eine vernünftige Vertretung haben. Und wenn der Umkehrschluss jetzt gewesen wäre, auf den Mindestlohn zu verzichten, um diese Nebeneffekte zu verhindern, dann glaube ich, hätten alle mehr verloren als auf die Art und Weise. Also wie gesagt, ich finde es grob, aber ich glaube, dass das eher eine Sache der Gewerkschaften als der Parteien ist. Naja gut, also das ist jetzt kann natürlich kein Problem jetzt oder ein Anspruch direkt der Piratenpartei, aber ich sehe da so einen ganz anderen Aspekt, da wird ja versucht, ein Gesetz wieder zu unterlaufen. Und die Frage, die mich stellt, ich weiß es einfach nicht, wie viel von den McDonald's-Mitarbeitern sind überhaupt eine Gewerkschaft? Und meistens wird das ja in diesen Firmen überhaupt nicht gut gesehen, wenn da Arbeitnehmer noch eine Gewerkschaft sind. Die werden dann meistens gekündigt. Und ich habe das auch in der Vergangenheit mal gelesen, dass wenn versucht wurde, eine Gewerkschaft zu gründen, dass die Leute, die versucht haben, das zu organisieren, entlassen worden sind. Also ich finde, das ist schon so ein direkter Angriff an sich an diesen Mindestlohn. Und natürlich ist das auch eine Aufgabe der Gewerkschaften, wenn es dann auch Gewerkschaftsmitglieder gibt. Das ist ja die Frage. Ja, also du hast recht. Es ist nicht ganz einfach und es ist von den Unternehmen insgesamt für die einzelnen Betroffenen ziemlich grob. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man als Partei an der Stelle relativ wenig machen kann. Das Einzige, was wir hätten tun können und was sicherlich auch sinnvoll gewesen wäre, wäre den Mindestlohn statt auf 8,50 € halt auf 10 Euro, wie wir es als Piratenpartei irgendwann mal gefordert haben oder fordern wollten, festzulegen. Das wäre mit Sicherheit ein besserer Schritt gewesen als diesen Mindestlohn, der für viele ja tatsächlich nicht wirklich der große Befreiungsschlag ist. 9,22 für Dauerbeschäftigungsverhältnisse und 9,76 oder 78 oder sowas für befristete Beschäftigungsverhältnisse haben wir in Neumarkt beschlossen, weil leider niemand 13,50 eingereicht hatte. Entschuldigung für Unterbrechung. Captain Crunch, bitte zum Mikrofon. Captain Crunch, bitte. Ja, ich würde ganz gerne irgendwie auf diese Mindestlohngeschichte irgendwie einsteigen. Vielleicht sollten wir da irgendwie insgesamt eine andere Politik betreiben, beziehungsweise zumindest eine andere Meinung haben. Ich habe mir das insgesamt jetzt hier irgendwie angehört. Insgesamt genauso verlogen wie die Etablierten. Vielleicht sollten wir irgendwie an einem Konstrukt arbeiten, was den Leuten effektiv und definitiv weiterhilft. Ja? Also insgesamt vielleicht das Ganze nochmal ein bisschen überdenken, wirklich nicht irgendwie mit dem vorhandenen irgendwie einhergehen, anders denken, querdenken, was kann man machen? Darf ich Eddie da vielleicht auch noch mal kurz einen kleinen Tipp geben? Immer her damit. Eddie, ich würde erstmal vorschlagen, Mitarbeiter zu befragen, ob sie tatsächlich Sonderleistungen bekommen. Warum ich das sage? Ich habe eine Franchise-Nehmer-Ausbildung, in dem Fall bei Subway, und das liegt weit über dem Restaurantleiter, und da spielen gerade diese Dinge auch eine Rolle. Ich kenne, und bei McDonald's und den anderen unterscheidet sich das nicht, das ist alles das Gleiche. Dass eine Drohkulisse erstmal aufgebaut wird, ist normal, aber ich würde das erstmal hinterfragen, ob da wirklich etwas gezahlt wird, was über den Lohn hinausgeht. So, diese Diskussion können wir dann nachher noch weiter führen, aber wir überlegen mal in der Öffentlichkeitsarbeit, was man da machen kann. Kann man ja vielleicht im Umfeld irgendetwas tun. Gibt es sonst noch jemanden, der zum Mikrofon eilt? Sonst hat der Stimme nämlich wirklich recht und heute sind wir mal fertig. Ja, Moment, also meine Punkte sind jetzt irgendwie so weggebügelt worden, weil die unbequem oder nicht passend sind, oder wie darf ich das verstehen? Stefan, magst du was dazu sagen? Ich überlege gerade. Nein. Entschuldige mal bitte. Also de facto ist doch ganz einfach, dass wir von Woche zu Woche hören, die großen Betriebe kegeln immer mehr Leute irgendwie raus, ja, weil sie den Aktien verpflichtet sind, weil sie kein soziales Gewissen haben, weil sie scheißen drauf, ja. Das heißt also, de facto haben wir von irgendwie alle vier Wochen hören wir irgendwie Tausende von Leuten werden irgendwie rausgekegelt. Jetzt haben wir insgesamt die Diskussion von Mindestlohn, ja. Und das artet langsam zu einer kompletten Farce aus. Vielleicht wäre es irgendwie insgesamt vielleicht mal ein bisschen schlauer, irgendwie eine konkrete, komplett feste Position zu beziehen, dass es Leute, wir sind dem Jahr X, ja, nach der irgendwie Finanzeskalation und wir sind X vor der nächsten Finanzeskalation, ja. Und wir müssen da langsam irgendwie einen Strich drunter führen. Das heißt also, wir brauchen effektiv für die Leute ein vernünftiges Einkommen. Und zwar auch eine vernünftige Position, um ein vernünftiges Einkommen zu bekommen. So, und jetzt macht euch mal bitte den Kopf, ja. Und der Mindestlohn ist ja vielleicht nur so ein halber oder der erste Schritt irgendwie dazu. Wir brauchen aber definitiv für die Leute innerhalb der digitalen Welt ein vernünftiges Einkommen. So, und jetzt bitte. Also ich habe jetzt, Entschuldigung, ich habe aber auch nochmal nachgeguckt, also was ich gesagt habe, scheint richtig zu sein. Und ja, das ist die Fragestunde an den Sekor, also deswegen gebe ich jetzt mal kein Statement ab. Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es der ultimative Aufruf, einfach mal neue Wege zu denken und zu überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, einkommenssichernde Entscheidungen oder Positionen zu finden, die über das einfache Konzept eines Mindestlohns hinausgeht. Finde ich cool, ist aber etwas, was meine Möglichkeiten im Rahmen dieser Veranstaltung hier definitiv sprengt. Also ich bin da gerne offen für Impulse, ich bin gerne offen für eine Diskussion, aber es hilft nichts, wenn du mir sagst, ich soll da mal drüber nachdenken und dann einen neuen Vorschlag liefern. Dazu. Ja, entschuldige mal bitte, es gibt da dementsprechend einen Vorstand, ja. Wenn der Vorstand irgendwie dafür nicht fähig ist, ja, dann möge er bitte eine AG oder eine irgendwas aus dem Boden stampfen, ja, damit dementsprechend irgendwie da mal gehandelt wird. Der Mindestlohn kann, das ist nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Wir brauchen definitiv für unsere digitale zukünftige Gesellschaft eine Option, ja, und da möge ihr euch mal bitte den Kopf drum machen. Gut, aber dazwischen gibt es innerhalb der Piratenpartei mehrere AGs, die sich um diese Themenfelder kümmern. Also das ist jetzt nichts, was nicht bearbeitet werden würde. Quanchi, was willst du in unserem Programm? Sprechen wir uns fürs BGE aus und Programm macht nicht der Bufo, sondern wir, die Basis. Ist das so? Ja, so ist unser Programm entstanden und auch zukünftig. Ja, also es hat eine gute Tradition in der Piratenpartei, dass der Vorstand als solche programmatisch nicht arbeitet und programmatische Positionen bottom-up statt top-down entstehen. Und von daher, es gibt zum Beispiel die Sozialpiraten, die an den verschiedensten Themen dran sind, sprich bitte die an. Und wenn die irgendwelche Aktionen haben, irgendwelche Sachen promotet haben wollen, dann werden wir das wie in der Vergangenheit schon auch vom Bundesvorstand aus unterstützen, indem wir zum Beispiel irgendwie ein Banner auf die Webseite packen oder solche Geschichten. Aber eine programmatische Arbeit wird der Bundesvorstand nicht leisten können, wenn wir das versuchen, würden eben Murks dabei rauskommen. Und wie du vorhin schon gesagt hast, widerspricht es dem Selbstverständnis der Piraten. Also gut, ich wollte letztendlich nur irgendwie das Bewusstsein irgendwie ein bisschen schärfen. Wir müssen da was machen. Also so geht es nicht weiter. Ich meine, da zeichnen sich ja irgendwie zukünftig Arbeitsverhältnisse ab, die können wir nicht wollen. Ja, also, und ich bin wieder weg. Ja, ich lese im Chat gute Vorschläge. Es gibt Anträge wie die AG Wirtschaft, die kümmert sich aktuell um sowas. In Nordrhein-Westfalen gründet sich gerade eine AG zum Thema Wirtschaft 4.0 und es gibt immer noch die Gruppe zum BGE. Also nimm doch einfach mit diesen Leuten mal Kontakt auf. Josi. Ich hätte noch mal kurz eine Frage an Michael zum Thema BO-Portal. Und zwar, ob da eine Mail rausgegangen ist oder so, dass man sich irgendwie registrieren kann, weil irgendwie sehe ich das momentan nicht. Du kommen haben, aber du bist dann, wenn du sie nicht bekommen hast, wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Wendet euch einfach an Support, dass wir den, da müssen wir leider jedem Einzelfall nachgehen, wo das geklemmt hat. Da gibt es die verschiedensten Geschichten vom irgendwie Spamfilter ist zu scharf eingestellt, bis hin in der Mitgliederdatei hängt noch eine alte E-Mail-Adresse. Wir uns immer im Einzelfall anschauen. Alles klar. Danke. Weitere Beträge. Sorry, das kam gerade bei mir völlig unverständlich an. Ich habe gefragt, ob es weitere Beiträge gibt aus dem Zuhörerraum, weil im Pad haben wir fast alles abgeordnet. Nein, wir haben noch nicht fast alles abgearbeitet. Wir haben zwei neue Fragen. Was hörst du denn oder was hört ihr als Vorstand denn so von der Julia und vernetzt sie sich mit euch und wie seid ihr da informiert? Also es ist so, dass ihr Mitarbeiter, also Clay, regelmäßig bei der Redaktionskonferenz dabei ist. Wir hören, was es Neues gibt. Also der Informationsfluss, der Datenaustausch zwischen Julia und dem Bufo, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, funktioniert. Und das ist schon etwas in meinen Augen Positives. Paul? Ja, im Prinzip ging auch meine Frage, das hast du ein bisschen vorweggenommen, Monopol, auch in diese Richtung, ja, wie die Zusammenarbeit mit den internationalen Piraten ist. Ich war gestern ja in der Sitzung hier von den PirateTimes.net mit die Redaktion, die haben mir erklärt, wir sind sozusagen die internationale Flaschenpost und so, ja, und suchen auch nach Themen, nach Mitarbeitern, nach Events und so weiter, ne, und die Piraten haben ja ein Medienproblem aus meiner Sicht und ich finde, diesen Punkt Pirate Times Net sollte man wesentlich besser aufgreifen vom Bundesvorstand und dann eben halt auch da gewisse Themen oder Informationen oder wie auch immer da platzieren. Also da jetzt kurz meine Frage, wie ist jetzt diese Zusammenarbeit mit den internationalen Piraten, PPI und so weiter, PPEU, oder gibt es da Verbesserungsbedarf aus deiner Sicht oder sind die nicht so jetzt auf dem Radar des Bundesvorstands? Also für die Zusammenarbeit mit den internationalen Organisationen ist innerhalb des Vorstands Christus zuständig. Und demzufolge kann ich dem Augenblick nicht wirklich sagen, ob das zu seiner Zufriedenheit läuft oder ob er sich da eine Veränderung oder eine Verbesserung wünscht. Allerdings hatte ich eh vor... Ja, aber du bist ja Bundesvorstandsvorsitzender. Also ich finde, da kannst du jetzt nicht einfach nur sagen, naja, ist Christus auch Aufgabe. Ich finde, du solltest ja auch darüber informiert sein, wie da die Partei kommuniziert, international und so weiter. Sollte auch den Bundesvorstandsvorsitzenden interessieren. Und da ist meine Frage, bist du momentan damit zufrieden oder sagst du, es gibt Verbesserungsbedarf? Ich fürchte, Verbesserungsmöglichkeiten gibt es immer, aber es gibt keinen klaren, für mich greifbaren Kritikpunkt. Deswegen wollte ich gerade vorschlagen, es war eh der Plan, für die nächste oder übernächste Montagsrunde mal Christus mit hier ans Mikro zu schleppen. Und dann würde ich vorschlagen, lass uns das da mal in Ruhe diskutieren. Ich habe noch eine Zusatzfrage, was die Finanzlage der Piratenpartei betrifft. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier schon abgearbeitet worden ist. Schieß los. Ja, also ich habe auch, ich komme ja jetzt gerade aus der Euvicon-Debatte heraus und so, und da war ja auch Christus und hat gesagt, naja, da könnte man auch eventuell ein bisschen das Budget runterfahren, dass es jetzt nicht so teuer ist und so weiter. Wie siehst du momentan aus deiner Sicht die Finanzlage der Piratenpartei und der einzelnen Länder? Sieht das sehr mangelhaft aus, sodass man sagen kann, nee, also die Piratenpartei ist jetzt hier auf der letzten Felge sozusagen, oder sagst du, nee, da gibt es doch noch einige gute Budgets, wo die Partei doch recht gut auch mit haushalten könnte. Okay, ich glaube, ganz generell haben wir das Problem, dass wir dramatisch zurückgehende Einnahmen haben und, was noch das Ganze verschlimmert ist, dass unsere Vorschüsse aus der Parteienfinanzierung immer mit den tatsächlich erzielten Einnahmen abgeglichen werden und hinterher es zu Rückforderungen aus der Parteienfinanzierung kommt. Oder kommen kann und bei uns auch kommen wird. Das heißt also, irgendwelche großzügig bemessene Budgets haben wir sicherlich nicht mehr und der Rotstift ist wahrscheinlich das vernünftige Werkzeug im Augenblick, wenn es um das Thema Kosten geht. Also ich befürchte, wir werden sparen müssen. Ja, dann noch eine kleine Frage, und zwar so Länderfinanzausgleich, den es ja auch bei den Piraten so gibt. Also es gibt auch da sehr krasse Unterschiede von Land zu Land, wie es da in den Budgetierungen ist oder wie ist das da zu verstehen oder liege ich da jetzt total falsch, dass es da doch auch Länder gibt, die deutlicher im Plus sind und Länder, die eher im Minus sind. Kann man das so sehen? Ja, also es ist tatsächlich so, dass es Länder gibt, die in der Vergangenheit relativ viel Geld bekommen haben aufgrund des in der Satzung festgeschriebenen Modus für den Länderfinanzausgleich. Aber der ist eben erstmal fix und so ohne weiteres nicht zu ändern. Aber Solskjaer kann da vielleicht zwei Sätze dazu sagen. Ja, du hast es im Grunde eben schon richtig gesagt, Paul, das kommt aufgrund der Satzungsregelung. Ich habe dir den entsprechenden Paragraphen einfach mal in den Chat hier links gepackt. Ja, danke, prima. Und ich kann dir auch gerne nochmal die Berechnung von Swanhild aus dem letzten Jahr, wie das dann auch zustande kommt, wer was zahlt, kann ich dir auch gleich gerne hier nochmal verlinken. Aber aus der Berechnung von Swanhild wird schon sehr deutlich sichtbar, dass die Zahlungen sehr, sehr große Unterschiede ausmachen. Wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, die parteiinterne Finanzverteilung ist so geregelt, dass der Großteil der Gelder an die Landesverbände geht und vergleichsweise wenig beim Bund verbleibt. Das in Kombination, dass beim Bund viele Aufgaben, die teuer sind, zusammengefasst worden sind. Wir haben ein paar festangestellte Mitarbeiter, das ist ein erheblicher Kostenblock. Wir haben die IT, wir haben die Bundesparteitage, die wir zwar in Zukunft auch günstiger abhalten werden, aber bei dieser Menge wird das immer noch relativ viel Geld sein. Das in Kombination mit einer vergleichsweise knappen Finanzausstattung erlaubt uns einfach keine großen Sprünge. Und von daher, es kommen immer mal wieder Anträge, wir sollten dieses, wir sollten jenes unterstützen, hier eine Konferenz, dort eine AG. Nein, Leute, so funktioniert das nicht. Wendet euch bitte erstmal an die Landesverbände, denn dort ist das Geld. Okay. Ich hätte da gleich eine Anschlussfrage, weil hier steht im Pad die Mitgliederstreichung, zum Beispiel in Brandenburg irgendwie 500 Mitglieder, die hat ja keinen Einfluss auf die Parteienfinanzierung. Daraus, dass aber diese Frage gestellt wird, entnehme ich einen gewissen Ausbildungsbedarf. Vielleicht möchte ich da ein kleines hier nachlegen zum Thema Geldquellen für die Partei. Ihr im Sinne von Michael und mich? Ja, klar. Soll es selbstverständlich, wenn sie möchte? Naja, letztendlich haben wir im Augenblick das Problem, dass wir zu wenig Mitglieder haben, die einen Beitrag bezahlen. Wir haben faktisch kaum Mitglieder, die sich daran erinnern, dass in der Satzung auch irgendwie eine 1%-Empfehlung steht. Das heißt, wir bräuchten dringend mehr Einnahmen. Wir sollten vielleicht darüber nachdenken, was wir mit dem Mitgliedsbeitrag machen. Wir sollten uns darum kümmern, oder jemand sollte mal, um das so zu formulieren, sich um die Zahlerquote kümmern. Also wir haben da zwei, drei Baustellen, um die wir uns tatsächlich kümmern müssen. Und vielleicht noch mal kurz Stellung nehmen zu dem, dass die Mitgliederstreichung keinen negativen Einfluss auf die Parteienfinanzierung haben. Naja, wir streichen ja, wenn, dann nur Mitglieder, die keinen Beitrag bezahlt haben, demzufolge auch tatsächlich keinen Einnahmenverlust für die Partei betreffen. Und demzufolge hat das auch keine Auswirkungen auf die Parteienfinanzierung. Genau. Und wie ordnen wir die restlichen Fragen noch ein bisschen an? Weil gerade das Stichwort... Dirk, darf ich mal ganz kurz unterbrechen. Michael, an welche Mailadresse wendet man sich vernünftigerweise, wenn man keine Einladung zum Thema Bio bekommen hat? Ich suche es heraus. Kleinen Moment bitte. Ich schreibe sie dann in den Mumble-Chat. Prima, danke. Okay, dann übertragen wir es auch noch ins Bett. Und bei der Gelegenheit auch nochmal den Werbeblock. Bitte folgt dem Bundes-Gensek auf Twitter. Ich habe das oben auch noch in meinem Chat bemerkt. Der Generalsekretär twittert. Genau. Und die nächste Frage ist die nahezu wöchentliche Frage, ob es schon Gedanken gibt, wann und wo der nächste Parteitag stattfindet. Aber ganz, ganz spannend. Uns ist ja die Main-Orga verloren gegangen. Gibt es da schon Überlegungen, wie man diesen schmerzlichen Verlust vielleicht ersetzen kann? Also wenn ich da gleich richtig stellen darf, es ist nicht die Main-Orga verloren gegangen, sondern die Main-Orga war eine Beauftragung von zwei Piraten, das ist Florenz Dölschner, der ist uns leider tatsächlich verloren gegangen und der andere Pirat bin ich und ich stehe nach wie vor da zur Verfügung und macht euch mal keine Sorgen, der nächste Parteitag wird stattfinden können. Super, habt ihr schon eine Idee geboren, wann oder sagen wir es mal so, bis wann wollt ihr euch überlegen, wann es den nächsten Parteitag gibt und wann dann eine Ausschreibung läuft, sodass wir diese Fragen so lange einfach mal abmelden können? Okay, ich habe Lothar am Samstag in Frankfurt kurz danach gefragt, wie die Möglichkeiten ausschauen, ob nächstes Jahr zwei Parteitage zu machen und einen dann eben im Frühjahr, einen im Sommer. Aber die Antwort war irgendwie nicht wirklich befriedigend, ganz im Gegenteil, das klang eher ernüchternd. Also unsere Listen sehen da ein bisschen mau aus. Aber es gibt eben im Augenblick keine spruchreifen Pläne und wenn sich das ändert, dann werden wir das selbstverständlich kund. Alles klar, also bitte nächste Woche keine Fragen mehr danach, dann frühestens wieder über nächste Woche. Ganz aktuell, was? Rohlauer Straße. Kommt doch mal ins Mikrofon hier, wer da gerade in Rosa schreibt. Und wir haben den Zombie, der langweilt sich schon am Mikrofon. Jens. Ich habe nur ganz kurz eine Wortmeldung, ganz kurz. Michael, bo@piratenpartei.de ist die Adresse. Ah, das könnt ihr ins Chat schreiben, Josi. Das Pad oben reinschreiben, da wo die Gänseg-Adresse auch steht. Jens. Ja, ich habe mal eine Frage, und zwar zu dem letzten Parteitag in Bochum, Anfang dieses Jahres, wo auch die Aufstellungsversammlung war für die Europawahl. Da gibt es ja Gerüchte, dass der Parteitag sündhaft teuer gewesen ist. Der ist sicherlich schon abgerechnet worden. Wo kann man sich denn da mal die Übersicht über die ganzen Kosten anschauen, um sich persönlich einen Eindruck zu verschaffen, wie teuer der nun wirklich war? Ich twitter das jetzt dann irgendwie in 5 Minuten nochmal. Ich habe den Link irgendwo vergraben und dann wirst du es sehen, okay? Okay, einverstanden. Da vielleicht gleich noch zur Ergänzung. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen auch die Teamleitung Servicegruppe interne Revision tatsächlich vergeben. Da gab es noch so ein bisschen Hickhack hin und her. Von daher hat sich das leider ein bisschen verzögert, aber das ist jetzt an Hartmut Hase-Semken vergeben worden. Und als ersten Auftrag werden die sich in Kooperation mit den Kassenprüfern eben den Bundespar oder die letzten Bundesparteitage anschauen und dort schauen. Also nicht nur bezüglich der Finanzen, sondern was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo ist Verbesserungspotenzial, wo geht's günstiger, was brauchen wir überhaupt? Das ist jetzt ein Thema, das in den nächsten Wochen und Monaten angegangen wird. So, dann nochmal 2 politische Fragen. Die erste ist Flüchtlinge in der Ulauer Straße in Berlin. Da wurde ja diese Schule wohl gewaltsam geräumt. Und die Polizei ist da wohl sehr brutal mit den Asylbewerbern umgegangen. Habt ihr da was davon mitbekommen? Und wenn ja, könnt ihr dazu was sagen? Und wie äußern wir uns dazu? Okay, also ich habe bislang davon nichts mitbekommen. Die Frage wäre jetzt eigentlich, wann ist das passiert? Oder wann, ja, wann ist das passiert? Heute und heute Abend. Also ich habe hier auf Fahrt nach Frankfurt ein bisschen auf Twitter geschaut und da sind ein paar Sachen in meine Timeline gespült worden. Aber aufgrund von ein paar wenigen Tweets sehe ich mich jetzt sicher nicht in der Lage, da irgendwie was Vernünftiges dazu zu sagen. Können wir da vielleicht im Zusammenarbeit mit der Fraktion in Berlin was machen, wenn auch in der Öffentlichkeitsarbeit? Klar. Gut, dann nehmen wir den mal auf Hall. Und das nächste ist, wir sind ja offensichtlich ganz gut eingeschlagen mit unseren Bemerkungen zum Thema Maut und die Verknüpfung zur Überwachung. Und hier habe ich die Frage, habt ihr Ideen, wie wir das noch besser ausschalten können oder vielleicht auch einen Wunsch an die Basis, was die jetzt tun könnte? Okay, also ja, es gibt noch so ein paar Gedanken und ein paar Möglichkeiten, die wir haben, um das Thema noch zu nutzen. Weil tatsächlich ist es wohl so, dass das ziemlich vielen Menschen gerade mulmig vorkommt, wenn sie hören, dass da flächendeckend irgendwie sämtliche Kennzeichen erfasst werden sollen. Und die Möglichkeit dazu, per PM etwas zu sagen, ist sicherlich eine. Es gibt vielleicht noch bessere. Was ich mit Marc Huger irgendwie mal überlegt hatte die letzten Tage, war Infostände zu machen, bei denen man zeigt, dass das eben tatsächlich sehr, sehr einfach ist, ein Foto von einem Auto, von einem vorbeifahrenden Auto zu machen, das Kennzeichen zu extrahieren und das in irgendeiner Form zu speichern, um einfach da das Ganze greifbarer zu machen. Unsere Vorstellung war eben, da einen Infostand zu machen, irgendwo am Straßenrand vorbeifahrende Fahrzeuge auf die Art und Weise zu erfassen und den Fahrern eben das dann zur Verfügung zu stellen. Allerdings bin ich noch am Klären, was die rechtliche Seite betrifft, weil ich keine Lust habe, dass wir dann hinterher dafür belangt werden, weil wir Fotos von vorbeifahrenden Fahrzeugen gemacht haben oder ähnliches. Also die rechtliche Seite wird da gerade noch geklärt und geprüft. Insgesamt ist es aber ein Thema, das wohl tatsächlich für uns eine gute Möglichkeit sein könnte, weil es gibt in Deutschland halt nun mal verdammt viele Autofahrer, das sieht man an den Mitgliedszahlen des ADACs. Und wenn die plötzlich davon betroffen sind, von einem Thema, bei dem uns Kompetenz zugeschrieben wird, dann könnte das ein Punkt sein, den wir tatsächlich noch mehr nutzen müssen. Aber ich bin dran. Christoph. Ja, auch noch 2 Dinge dazu. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich eine Frage wird. Habt ihr die technische Sache von dem Ganzen schon auf dem Schirm? Weil das soll ja so ähnlich laufen wie bei der LKW-Maut. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, da haben wir diese Brücken, so alle gefühlt 500 Kilometer mal eine. Also ich glaube, zwischen der tschechischen Grenze und Mannheim sind ein oder zwei solcher Brücken. Von flächendeckend kann da also keine Rede sein. Nee. Und wenn man das dann weitergeht, von Toll Collect sind zwischen 5% und 10% der Brücken wirklich aktiv, weil mehr Rechenkapazität haben die nicht. Und wenn damit jetzt auch noch die PKW-Maut gemacht werden soll, dann ist es eigentlich nur noch ein Witz. Nein, also es ist tatsächlich so, dass die Schilderbrücken formal zwischen jeder oder im Prinzip immer zwischen zwei Ausfahrten muss eine Schilderbrücke stehen, um das Konzept sicher nutzbar zu machen, weil sonst könntest du bei einer Ausfahrt auf die Autobahn drauffahren, bei der nächsten wieder runter und es gäbe keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Das ist zwar nicht exakt eingehalten, aber es wurden da tausende von diesen Schilderbrücken verbaut. Ja, es ist so, dass Toll Collect tatsächlich nicht alle Brücken aktiv hält, sondern nur einen Teil, also Stichproben durchführt und nicht eine flächendeckende Überwachung bei der Lkw-Maut macht. Aber das Problem ist ja nicht, dass eine flächendeckende Überwachung stattfindet, sondern dass man damit rechnen muss, überwacht zu werden. Und dann ist es scheißegal, ob da 10.000 Schilderbrücken sind, und nur eine davon scharf ist und nie irgendjemand weiß, welche oder ob alle scharf sind. Das ist völlig egal für das Gefühlte, für das Gefühl, für das Ziel, die Menschen durch Überwachung einzuschüchtern, spielt das letztendlich keine Rolle. Und der entscheidende Punkt ist, ob diese Überwachung dann flächendeckend ist oder nicht und ob die Daten anderweitig genutzt werden oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Aus der Erfahrung der letzten, sagen wir mal, 15 Jahre wissen wir, dass Daten, die irgendwo erhoben werden, früher oder später auch verwendet werden. Einfach weil irgendetwas passiert, was so dramatisch ist, dass sich niemand mehr traut, dem zu widersprechen. Also ist die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass da ein Überwachungsinstrument aufgebaut wird, das dann irgendwann genutzt wird, indem man verhindert, es aufzubauen. Genau dafür würde ich im Augenblick halt plädieren. Also Maut können Sie meinetwegen machen, auch wenn es ein dämliches Nullsummenspiel am Ende sein wird, weil es einfach zu teuer ist. Aber dann bitte irgendein konventionelles Mittel, irgendwas, was man sich an die Scheibe klebt, wo man sehen kann, ist bezahlt oder ist nicht. Und keine, wir benutzen die Infrastruktur der Maut-Schilderbrücken und fotografieren alle Fahrzeuge und versprechen dann hoch und heilig, dass die Bilder sofort wieder gelöscht werden, was niemand wirklich kontrollieren kann. Gut, und zweitens, können wir irgendwie dieses Wirrwarr, was momentan herrscht, für uns ausnutzen? In meinen Augen ist da ein ganz großer Schwindel am Laufen, den wir schon mal hatten, und zwar mit der Lkw-Maut. Da hieß es, die Maut wird nur für ausländische Lkw erhoben und die deutschen Speditionen können das mit der Mineralölsteuer, glaube ich, verrechnen. War auch alles so wunderbar, war so beschlossen, war so Gesetz und hast du nicht gesehen. Und dann hat jemand vom Europäischen Gerichtshof geklagt und hat Recht bekommen und dann musste das Ganze wieder geändert werden. Dasselbe Prinzip sehe ich hier auch. Hier heißt es, es ist eine Maut, die zahlen die Deutschen auf Autobahnen und Bundesstraßen und die Ausländer nur auf Autobahnen. Das ist eine Diskriminierung von Deutschen. Das ist nicht in Ordnung und da wird sich jemand finden, der dagegen klagt und dann wird es aufgehoben, so wie es jetzt ist, mit dem Aspekt, dass halt dann die Deutschen auch bezahlen. Und zwar, wie es das Gesetz sagt, für Bundesstraßen und Autobahnen. Und das wird so kommen, früher oder später. Und ich sehe da eine ganz große Verarschung vom deutschen Volk dahingehend, dass man ihnen jetzt sagt, es ist ja nur für die Ausländer und im Endeffekt werden in 1 bis 2 Jahren die Deutschen genauso zahlen. Können wir sowas irgendwie für uns ausnutzen? Oder habt ihr das noch gar nicht auf dem Schirm? Okay. Nein, ich glaube nicht, dass es irgendeinen Journalisten interessiert, wenn wir davor warnen, dass genau das passieren wird. Das ist ein Thema, bei dem das, was die Piraten dazu sagen, für die Journalisten wahrscheinlich als irrelevant abgetan wird. Abgesehen davon können wir eh alle sicher sein, dass es in irgendeiner Form so oder so ähnlich kommen wird. Weil wenn wir uns zurückerinnern, der Solidaritätszuschlag, das war auch mal versprochen für nur kurze Zeit und inzwischen, glaube ich, sind 25 Jahre um. Ziemlich auf den Tag genau, und kurz danach wurde der Soli eingeführt und wir bezahlen ihn bis heute. Also irgendjemand hat mal gesagt, Steuern, die jemals eingeführt werden, werden nie wieder abgeschafft, und letztendlich wird es mit der Maut auch so sein. Wenn es eine Maut gibt, dann werden wir die haben, und wenn irgendjemand dagegen klagt, dass die Deutschen das mit der Kfz-Steuer verrechnen können, beziehungsweise dass da abgezogen wird, dass das nicht statthaft ist und der EuGH das entsprechend sieht, dann haben wir halt dann einfach eine Mehrbelastung. Wird wahrscheinlich so kommen, ist der Lauf der Dinge, aber es ist nichts, was die Piraten wirklich glaubhaft bekämpfen könnten. Also können wir nicht vorstellen, dass das irgendeinen Journalisten interessiert. Okay, und mit Steuer, die nicht mehr abgeschafft wird, meinst du sicherlich die Schaumweinsteuer zum Erhalt der kaiserlichen Kriegsmarine? Ja, das ist eins der Beispiele, aber da gibt es noch mehr. Ich habe irgendwo mal eine Auflistung gesehen von Steuern, die für irgendwas eingeführt wurden und nie wieder abgeschafft wurden. Da gibt es, glaube ich, einen ganzen Sack voll. Ja, also da gibt es einen ganzen Sack voll Steuern, und eine ähnliche Befürchtung wie Christoph habe ich auch. Es sind ja bereits Klagen angekündigt dagegen, und da wird man sehen, das ganze Konstrukt sieht so aus: um es überhaupt einführen zu können, müssen die Deutschen ebenfalls zahlen, bekommen es aber über die Kfz-Steuer sozusagen angerechnet rückerstattet. Nichts hindert unseren Staat daran, wenn man so erstmal eine sogenannte Straßenbenutzungsgebühr etabliert hat, in den nächsten Jahren die Kfz-Steuer anzuheben, und damit zahlen wir. Und dahingehend hat Christoph vollkommen recht, würde ich sagen. Stefan, erklärst du den beiden, warum das keine gute Idee ist, dazu eine Pressemeldung zu schreiben, und warum das eher in Blogposts gehört? Warum wird das natürlich in Blogposts auch hinreichend verwursten werden? Naja, das gehört meinetwegen, Sekor, Entschuldigung. Nur um es nochmal ganz kurz zu verdeutlichen, es gibt so ein paar Themen, für die wir wahrgenommen werden. Es gibt Themen, für die rufen uns die Journalisten an und fragen, was wir dazu sagen, zum Beispiel zum IT-Gipfel, zur digitalen Agenda, jetzt bei dem Thema Datenschutz im Zusammenhang mit der Maut. Das sind Themen, wo den Piraten per se und automatisch eine Kompetenz zugesprochen wird. Und wenn wir dazu was sagen, haben wir eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das in irgendeiner Form Anklang findet. Das haben wir auch heute in der Redaktionskonferenz gesehen. Davon abgesehen gibt es aber ganz, ganz viele Themen, von denen wir wissen, dass sie wichtig sind, die aber für die Journalisten bei denen es aber für die Journalisten unerheblich ist, was die Piraten dazu sagen. Und zwar so lange, bis wir im Bundestag sind. Und da macht es dann einfach auch keinen Sinn, die Journalisten mit Pressemitteilungen zuzutexten, wo sie dann hinterher sagen, ja, wurscht, uninteressant, interessiert uns nicht, weil wir damit nämlich auch das Risiko eingehen, dass die Dinge, für die wir tatsächlich wahrgenommen werden würden, untergehen, weil es in dem Wust an Pressemitteilungen einfach untergeht. Das betrifft aber nur die Arbeit auf Bundesebene. Das ist innerhalb der Länder, in denen wir Landtagsfraktionen haben, und auch in den KVs und so weiter, eine völlig andere Situation und lässt sich da nicht übertragen. Nichtsdestotrotz, um Dirks Einwand da noch mit aufzugreifen, selbstverständlich, wenn es einen entsprechenden Text gibt, der sich dazu eignet, weil er einen Zusammenhang sehr ausführlich und sehr, sehr anschaulich verdeutlicht, dann veröffentlichen wir sowas auf der Homepage auf jeden Fall immer wieder gerne, weil es eben die Möglichkeit gibt, zu zeigen, dass wir Kompetenzen abseits von dem haben, was uns sowieso zugeschrieben wird. Ich bitte in dem Zusammenhang wirklich mal alle, sich nochmal in dem Podcast drehen. Erst hier die letzte halbe Stunde von der Sprechstunde letzte Woche anzuhören. Das kann man, glaube ich, mit Gewinn tun. Wenn man unsere Going Public Strategie verstanden hat, dann ist es relativ leicht, da auch passend zuzuarbeiten. Solzgen. Vielleicht nochmal ergänzend mit ein paar Zahlen unter der wohl erstmal 3 Milliarden einspielen. Allerdings wird das mit der Kfz-Steuer, wie schon richtigerweise gesagt wurde, verrechnet, sodass von den ausländischen Autofahrern, wo das dann ja tatsächlich wirklich anfällt, bleiben circa 260 Millionen minus 300 Millionen Verwaltungskosten. Sprich, wir sind bei minus 40 Millionen, die uns der Spaß dann kosten wird, solange deutsche Autofahrer davon nicht betroffen sind. Das sind so Zahlen, die ich auch gerade hier vor Augen habe und schon mehrfach gelesen habe. Das wird nicht auf den Cent genau sein, aber ungefähr. Und was Seko eben schon richtig angemerkt hat, der Dobrindt hat ja heute nochmal gesagt, niemand hat vor, die Mautdaten für Fahndungen oder Ähnliches zu nutzen. Und ich denke, das wäre tatsächlich ein Punkt, wo es dann wieder um Datenweitergabe, Datenschutz geht. Das wäre ein Punkt, wo man uns eher Glaubwürdigkeit zuspricht und ein Aspekt dieser Pkw-Maut, an der wir als Piraten vielleicht besser anknüpfen könnten, als an diesem Punkt der Kosten, wo sich wirklich alle Parteien sicher weitergehend mit befassen werden. Gut, wenn der Stefan da nichts mehr dazu sagen möchte, hier haben wir eine Nachfrage. Du hattest eben erwähnt, wir werden aktiv gefragt zu bestimmten Themen. Und hier ist die Nachfrage häufiger. Könnt ihr mal eine Zahl sagen, wie viele Anrufe in dieser Weise so bei euch aufschlagen? Eine wirkliche Zahl habe ich im Augenblick nicht zur Hand. Also gefühlt würde ich mal sagen, ein, zwei Fragen pro Woche zu, was sagt ihr zu diesem oder jenem Thema, haben wir mindestens über Anita, eher vielleicht drei. Also das ist eine sehr, sehr kleine Zahl verglichen mit dem Interesse, das an dem Piraten bestand, zu dem Zeitpunkt, als wir in den Umfragen irgendwo bei 14% lagen. Aber es ist etwas, was sich kontinuierlich entwickelt und mehr wird. Also das ist schon spürbar. Eine gute Nachricht. Wo ist uns denn der Michael abhanden gekommen? Okay, dann haben wir noch ein paar Fragen, die sich jetzt verbieten angesichts der doch fortgeschrittenen Zeit. Wir versuchen ja schon, unsere Hände nach Berlin auszustrecken. Und ich würde einen Vorschlag machen, Stefan. Wir haben hier eine Frage im Pad, die beschäftigt sich mit dem Vorschlag unseres ehemaligen Listenzweiten für die Europawahl zur Einführung eines Delegiertensystems bei den Piraten. Wäre das ein Thema, was wir nächste Woche vielleicht mal vormerken können und wo wir ein bisschen drüber diskutieren könnten? Jo, können wir gerne machen. Dann, Leute, vorbereiten für nächste Woche Thema Delegiertensystem. Ein halbes Stündchen, weil ich habe auch so das Gefühl, durch dieses nachtröpfelnde Fragen oder sowas, das macht jetzt das auch nicht so wahnsinnig sinnvoll hier. Und wenn wir uns da mal vielleicht ein Thema setzen würden, was wir vorher ankündigen, dann können wir vielleicht ein bisschen vorbereitete Diskussionen führen. Würde mich echt freuen. Stimmt, das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Lass uns das machen. Probieren wir einfach aus. Okay, dann haben wir nächste Woche den Christus da, hoffentlich zum Thema PPI und PPU. Das wäre schön, haben wir auch lange nichts mehr von gehört. Und das Thema Delegationsvorschlag von Foti. Prima. So, haben wir noch was? Nein, eine ganz, ganz wichtige Frage zum Abschluss, Stefan. Als was hast du dich zu Halloween verkleidet? Ich könnte jetzt versuchen, mir schnell noch irgendwas auszudenken, was besonders witzig, originell oder sonst was ist, aber nö, ich habe mich nicht verkleidet. Ich hatte dafür nicht wirklich Zeit. Fand es allerdings witzig, draußen einen Haufen Leute rumlaufen zu sehen, die kuriose Dinge anhatten und Süßes oder Saures wollten. Ja, und die meisten hier im Raum haben ja am Freitagabend sowieso hier im Mumble rumgehangen und haben sich mit der Schatzmeisterfrage in Nordrhein-Westfalen auseinandergesetzt, ne? Das war dann eher Saueres statt Süßes, oder? Piraten halt, ne? So ist es eben. Stefan, ich danke dir, dass du ein 18. Mal inzwischen, so oft hatten wir irgendwie lange nicht mehr, hier Rede und Antwort gestanden hast zu vielen spannenden Fragen. Ich freue mich auf den nächsten Montag, so wie ich die Themen, die wir gesetzt sind, sehe und wünsche dir eine gute und nur im piratigen Sinne eigentlich reiche Woche. Jo, ich danke dir für die Moderation und allen, die da waren, für Ihr Interesse. Einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Aufnahmen aus! Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.